wird versklavt, ausgenutzt, in Alter ausrangiert. Sie wollen jeden von uns von klein auf anpassen, ohne Widerstand jetzt von ihrem Plan nicht lassen. Ihr könnt nur zwischen Lügen und Unrecht wählen. Alles, was euch gehört, werden sie einfach stehlen. Wir werden alle rund um die Uhr verarscht. Die Macht des Kapitals ist es, die uns beherrscht. Von ihrem Thron. Wir sind die wahre Opposition.